1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer Freitag, eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Gisela und ist 60 Jahre alt. Hallo Gisela. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um 2010 habe ich mich von meinem Mann getrennt, ja, weil er unsere Enkelkinder sexuell missbraucht hat. Mhm. Und er ist für 3,5 Jahre im Gefängnis jetzt. Und ich werde mit der Einsamkeit nicht fertig. Abends, da fange ich immer an zu heulen. Erzähl mir mal ein bisschen was über diese Geschichte. Die Enkelkinder waren wie alt, als er das gemacht hat? 7 und 8. Zwei Jungs, zwei Mädel oder gemischt? Ein Mädchen und ein Junge. Ja. Ja. Wie lange hat er das gemacht? Das ging, glaube ich, über, so wurde mir erzählt, über ein Jahr. Und wie ist das rausgekommen? Rausgekommen ist, die Mutter hat ihm angezeigt bei der Polizei. Ist das deine Tochter? Nein, nur eine von meinem jüngsten Sohn, die Freundin gewesene. Die leben nicht mehr zusammen. Ach so. Mhm. Hat denn dein Mann das gleich gestanden? Ja, hat gleich gestanden, ja. Die Polizei hat auch Beweismaterial mitgenommen und ja. Das heißt, die Kinder haben sich ihrer Mutter offenbart. Die haben das da gesagt. Ja. Wie war denn das für dich, als du das gehört hast? Schlimm und grausam. Ich war mit den Nerven fertig. Mein anderer Sohn, der hat mich gleich mitgenommen, weil ich aus der Wohnung nicht mehr sein konnte. Also wenn ich mich in dich hineinversetze, wäre das ein ungeheurer Schlag gewesen für mich. Ja. Wie hat er sich denn dir gegenüber versucht zu erklären oder wie hat er sich... Gar nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr drüber gesprochen, gar nichts mehr gesprochen. Aber das dauerte doch noch lange dann, bis er ins Gefängnis kam. Ja, über ein halbes Jahr. Ich war ja nicht mehr da. Ich bin gleich aus der Wohnung ausgezogen. Ach so, und dann gab es auch gar keinen Kontakt mehr? Nein, gar nicht mehr. Nein. Das gesamte halbe Jahr hast du nicht mehr mit ihm gesprochen? Nein, nein. Ich habe auch gleich nach ein paar Wochen die Scheidung eingereicht. Verstehe. Das ist auch eine konsequente Haltung. Das finde ich auch richtig so. Ja. Warst du mit vor Gericht? Nein, nein. Ich bei der Verhandlung war ich nicht dabei. Nein. War er dann vor Gericht auch komplett geständig? Ich glaube schon, so wie ich das gehört habe, ja. Ja. Wie ist denn das für dich? Wie lange warst du mit ihm verheiratet? 35 Jahre. 35 Jahre bist du mit einem Mann verheiratet und dann erfährst du, dass er die eigenen Enkelkinder sexuell missbraucht. Ja. Fällt da nicht das ganze Leben irgendwie zusammen? Ja, schon, ja. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, ob das das erste Mal war, dass er sowas gemacht hat? Ja, also ich nehme es wohl an, dass vielleicht auch vorher schon mal was gehabt hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie? Es wird mit mir nicht drüber gesprochen. Wie viele Kinder habt ihr zusammen? Drei Jungs. Ist da vielleicht auch irgendwas mal passiert früher? Nee, so wie ich weiß, nee. Also nein. Könnte natürlich auch sein, dass die Jungs, das sind ja heute erwachsene Männer, dass denen das vielleicht auch peinlich ist, das zu erzählen. Das kann auch möglich sein, ja. Die kommen ja auch gar nicht. Die kommen auch nicht zu dir? Nein. Warum kommen die nicht zu dir? Entweder wegen der Sache oder wegen was anderes. Ob da meine Schwiegertochter da mit zusammenhängt. Aber wegen der Sache, du kannst doch nichts für die Sache. Ja, aber die geben mir alle die Schuld. Alle. Aber warum geben sie dir die Schuld? Ich hätte was merken müssen oder was sehen müssen oder ich weiß es nicht. Er hat ja auch die Enkelkinder ja immer was geschenkt, auch so. Wo hat er denn die Enkelkinder missbraucht? Ich nehme an, bei uns in der Wohnung. Weiß ich, so wurde mir das erzählt. Kann man das rekonstruieren? Waren das Zeiten, in denen du auch in der Wohnung warst? Nein. Vielleicht war ich weg oder... Weil die waren ja nur in den Ferien da. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf den Vorwurf der Kinder oder der Schwiegertochter. Mhm. Warum? Nochmal, warum glauben die, dass du etwas hättest merken müssen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die reden ja nicht mit mir. Keiner redet mit mir. Hast du denn, weil jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, ist dir denn in dieser Zeit irgendetwas, wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst, irgendetwas Merkwürdiges aufgefallen? Nein, gar nicht, nein. Der hat sich so verhalten wie immer? Ja, weil er ist ja auch in Rente gegangen und da hat er ja auch viel Bier getrunken. Also der war ja jeden Abend besoffen. Ach so. Ja. Ach so. Morgens fing er ja schon an. Wie hat der dich denn behandelt eigentlich? Oh, ganz normal. Also Schläge und sowas habe ich ja nie gekriegt, sowas. Nee, habe ich nicht, nein. Aber wenn der fast jeden Abend besoffen nach Hause kam, war das ja auch nicht so schön. Nein, ja, wie er Rentner wurde, wie er immer zu Hause war, ne? Mhm. Und da fing er viel an zu trinken, ja. Hat er das im betrunkenen Zustand gemacht? Kann man darüber was sagen? Das könnte sein, ja. Mhm. Das macht es nicht besser und entschuldigt das Ganze auch nicht. So meine ich das nicht, um Gottes Willen. Mhm. Es ist schlimm genug, eine Schande genug, dass so etwas geschehen ist. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, der sitzt im Knast, leider nur für 3 Jahre, finde ich, muss ich wieder sagen. Wenn so etwas so nachgewiesen ist, sind 3 Jahre, finde ich, zu wenig. Ja, ist auch, ja. Und du fühlst dich einsam? Ja. Sehnst du dich denn nach diesem Mann zurück? Nein, gar nicht, nein, ich bin geschieden. Ja, das hast du gesagt, aber es hätte ja sein können, dass trotzdem... Nein, gar nicht, nein. Aber das ist doch schon mal gut. Mich hätte das jetzt sehr erschrocken, wenn du gesagt hättest, irgendwie sehne ich mich nach dem zurück. Das hätte mich sehr erschrocken. Nee, gar nicht, nein, gar nicht, um Gottes Willen, nee. Also dieses Kapitel ist gegessen für dich? Ja, genau. Traurig ist natürlich, dass deine Kinder zu dir keinen Kontakt haben. Ja, das ist es, ja. Das geht mir so im Kopf rum. Und da gibt es nicht einen von den dreien, wo du denkst, wir können mal reden, dass die mir das mal richtig erklären? Das gibt es nicht, nein. Der Älteste hat eine kranke Frau, die hat Krebs. Der andere, Mittlere, der hat ist auch verheiratet, hat 2 Kinder. Die Kleine, die ist wird 1 Jahr alt, die habe ich noch nie gesehen. War denn das Verhältnis früher, bevor das vorgefallen ist, auch nicht so rosig? Doch, da war es gut, doch. Die haben mich ja dann auch 3 Wochen erstmal aufgenommen, wie das passiert ist. Aber und da war das ja ganz, Verhältnis ja ganz gut. Und dann habe ich mich mit der Schwiegertochter wohl irgendwie gestritten. Ja, und dann hat sie mich vor die Tür gesetzt mit. Und seitdem kein Ton mehr. Und dein Sohn greift da nicht ein? Nein. Was ja auch traurig ist. Ja. Finde ich. Ja. Gibt es denn jemanden, irgend so eine Respektsperson, so in der Familie oder vielleicht im Bekanntenkreis, ein Pfarrer oder irgendjemand, der vermitteln könnte? Gibt es nicht, nein. Ich habe noch 7 Geschwister noch. Kommt eine kommt. Wie? Die anderen unterstellen die auch alles? Ja. Nehme ich wohl an, ja. Oder die wollen nicht kommen oder können nicht kommen, ich weiß es, keine Ahnung. Es kommt nur eine einzige. Machst du dir denn selbst auch irgendwelche Vorwürfe, dass du etwas hättest merken müssen? Ja, hätte ich, ja. Aber ich frage es nochmal, dir ist wirklich auch im Nachhinein fällt ja nichts Ungewöhnliches auf, dass die Kinder irgendwie anders waren? Nein, gar nicht, nein. Die waren ja dann, du sagst, in Ferien sogar dann bei euch. Ja, in den Ferien waren die viel bei uns, ja. Dann denkt man ja, wenn sowas mit einem Kind passiert ist, dass ein Kind verändert ist danach, etwas verändert. Und da frage ich mich natürlich auch immer, warum fällt das dann den Müttern oder wer immer dann in der Nähe ist, warum fällt denen das nicht auf? Nee, hab ich nicht gemerkt, nee. Und wie die Mutter da, weiß ich nicht, ob die Kinder was erzählt haben der Mutter oder was ich. Ja, gerade hast du gesagt, die hätten das der Mutter erzählt. Ja, das denke ich mal, ja. Vielleicht das Mädchen, ne? Weil das Mädchen will nicht hierher kommen, weil sie dann an ihren Opa denkt, ne? Und das kann man ja auch verstehen. Ja, das verstehe ich auch, ja. So, jetzt hast du einmal stehst du vor den Scherben deiner Ehe. Was schon schlimm genug ist, wenn man das wahre Gesicht des Mannes dann nach so langer Zeit kennengelernt. Und du bist einsam, weil du keinen Kontakt zu deinen Kindern hast. Ja, so ist das, ja. Die fehlen mir. Gibt es denn sonst noch Freundinnen oder Bekannte, die zu dir haben? Ja, eine Brieffreundin habe ich, aber die ist ein bisschen weiter weg. Wir schreiben uns zwar alles. Und sie war auch im März schon mal hier ein paar Tage. Und ich war im August ein paar Tage bei ihr. Weil ich raus musste aus der Wohnung hier, ein bisschen weg. Gisela, mach doch nochmal den Versuch und schreib mal deinen Kindern einen Brief. Ja. Mhm. Wenn die bisher auch abgeblockt haben und kein Gespräch wollen, schreib doch nochmal alles so dir von der Seele und vom Herzen, was dich so bewegt und schick es ihnen. Ich meine, du solltest alles mögliche unternehmen, dass da wieder ein Kontakt hergestellt wird. Ja, vielleicht, das möchte ich auch ganz gerne. Vielleicht gibt es ja eine Reaktion. Ja. Wir rufen dich jetzt nochmal zurück. Vielleicht hat auch meine Psychologin noch eine Idee. Ja. Aber mit dem Brief, das würde ich schon mal auf jeden Fall machen. Ja, mache ich. Ja. Liebe Gisela, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 und weiter geht es mit Lilly und die ist 22. Guten Morgen, Lilly. Hallo. Lilly, um was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, dass meine beste Freundin vor 3 Jahren verstorben ist. Oh, wie alt ist deine beste Freundin geworden? 19. Bitte? 19. 19 Jahre. Ja. Und an was ist sie verstorben? An einer Lungenembolie. Eine Lungenembolie? Ja. Erzähl mal, wie genau ist das passiert? Also die hatte erst einen Autounfall gehabt. Dann lag sie erst vor 1,5 Wochen im Krankenhaus. Dann war sie knapp einen Monat zu Hause. Dann hat sie die Lungenembolie bekommen. Und ist sofort daran verstorben? Ja. War sie auch sehr schwer verletzt durch diesen Autounfall? Nee, die hatte noch was mit dem Knie. Ach so. Ja. War das deine allerbeste Freundin? Ja, beim Kindergarten. Also Nummer 1 so, in Sachen Freundschaft. Ja. Wie hast du das denn damals aufgenommen? Das ist ja ganz schlimm, wenn man dann in dem Alter die beste Freundin verliert. Wie war das für dich? Schrecklich. Ich war auch nicht in der Lage, in die Schule zu gehen oder sowas. Wer hat's dir damals gesagt? Eine Freundin. Wir saßen da zusammen mit ein paar Leuten, haben die das hat sie dann schon gesagt. Also die Eltern von deiner besten Freundin haben dich nicht angerufen? Nein. Warum nicht? Das macht man doch eigentlich. Ja, die hat es dann ein paar Freunden gesagt, die Eltern, und die haben mich dann informiert. Hast du deine tote Freundin dann nochmal gesehen? Nein, also 4 Tage vorher nur. Als sie noch recht fit war? Ja. Und warst du auf der Beerdigung? Ich war bei der Trauerfeier dabei, ja. Erzähl mal, wie war das? Ach, schlimm. Da sieht man die Urne, dann denkt man, da ist der Mensch drinne, das ist schwer. Das kann man gar nicht verstehen, ne? Dass da denn der Mensch, den man gern hatte, in dieser kleinen Urne ist. Das versteht man, kann man gar nicht verstehen. Das ist ganz irreal. Noch ein paar Jahre immer noch schwer. Bitte? Ist auch nach der Zeit, auch langen Zeit schon sehr schwer. Hast du viel geweint? Ja. Heute noch. Nun sind 3 Jahre vergangen. 3 Jahre, kann man sagen, ist eine lange Zeit. Aber wenn man etwas sehr Trauriges erlebt hat, sind manchmal 3 Jahre auch eben keine lange Zeit. Wie hast du dich denn so beschäftigt mit deiner Trauer? Was hast du so gemacht? Bist du zum Beispiel oft zum Grab gegangen? Hast du die Eltern besucht? Was hast du gemacht? Ich bin ab und zu zum Grab gegangen. Und einmal habe ich ein Video gemacht mit ein paar Bildern und Musik. Und wo das Video fertig war, habe ich mir das angeguckt und dem Zeitpunkt hat auch mein Licht geflackert im Raum. Das war fürchterlich. Und auch. Wie hast du das gedeutet? Dass sie in dem Moment bei mir ist. Ach so. Glaubst du, dass sie so auch jetzt immer noch in deiner Nähe ist? Ja. Sprichst du mit ihr auch? Ja, ab und zu. Hast du denn später dann mal die Eltern besucht? Nein. War das? Das weiß ich bis heute nicht. Bitte? Das schaffe ich bis heute nicht. Warst du denn früher oft dann, wahrscheinlich bei ihr zu Hause auch, ne? Oder? Ja, sehr oft. Du kennst die Familie und die Eltern? Ja. Was hält dich denn davon ab, da mal hinzugehen? Ja, die Angst, die zu sehen, halt, wie sie das damit verarbeiten. Das halt. Du hast Angst zu sehen, wie die Eltern das verarbeiten? Ja. Vor was hast du denn da Angst? Hast du Angst, dass die schon das ganz gut verarbeitet haben oder dass die zu traurig sind? Noch sehr traurig. Mhm. Ich weiß, die Mutter geht auch wieder arbeiten. Mhm. Das weiß ich. Ja. Gibt es da noch mehrere Kinder in der Familie? Ja, die hat einen älteren Bruder gehabt. Ja. Aber der ist wahrscheinlich aus dem Haus dann schon, ne? Ja. Ja. Mit wem sprichst du denn so über deine Traurigkeit? Mit meinem Partner. Sonst mit niemandem? Ja, mit meiner Mutter, aber... Gibt's denn auch, oder gab es auch gemeinsame Freunde? Wahrscheinlich doch ja, oder? Ja, die ich durch sie kennengelernt habe auch. Aber mit denen triffst du dich auch nicht mehr und ihr sprecht auch nicht? Doch, wir haben täglich Kontakt. Und sprecht ihr auch über die verstorbene Freundin? Ja, ja. Oft. Also sind da doch schon eine ganze Menge Leute, ne? Die Mutter, der Partner, die Freunde. Ja. Was glaubst du, warum du so vielleicht auf der Stelle trittst? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir so lange und viel miteinander unternommen haben. Hast du denn das Gefühl, es sind 3 Jahre, wie gesagt, vergangen, hast du das Gefühl, dass die Traurigkeit größer geworden ist oder dass sie gleichbleibend ist? Größer. Größer sogar. Wenn man denkt, sie könnte jederzeit melden, als wäre es gestern gewesen. Also Lili, ich sag dir mal, ich fände das gut, wenn du mal einen Besuch machen würdest bei den Eltern. Ja. Ich finde das gut, wenn man sich dann auch noch weiter damit auseinandersetzt. Ja. Du hörst dann so die Meinung der Eltern, das waren ja auch ganz nahe Menschen. Vielleicht geht ihr dann mal in das Zimmer von ihr, das vielleicht hier schon umgeräumt ist, aber egal. Also es gibt mehr Konfrontation. Vielleicht können die dir auch ein bisschen erzählen, wie sie damit umgegangen sind oder umgehen, wie sie es vielleicht ein bisschen verarbeitet haben. Ich würde mich daran trauen an deiner Stelle. Ich würde da hingehen. Ich gehe mal davon aus, dass du ein ganz gutes Verhältnis zu den Eltern hattest. Ja. Weißt du, dann freuen die sich vielleicht auch. Du bist die beste Freundin. Und wenn du jetzt so sang- und klanglos seit 3 Jahren verschwunden bist, ist für die auch komisch. Ja. Vielleicht ist es schön, wenn ihr beide nochmal zusammenkommt oder ihr drei, die beiden Eltern und du, und wenn ihr mal über die Vergangenheit redet, über die Freundin redet, vielleicht weint ihr auch nochmal zusammen. Das kann alles nur hilfreich sein. Ja, okay. Darüber hinaus, finde ich, sollten wir auch nochmal gemeinsam drüber nachdenken, weil das ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Wie oft am Tag denkst du an sie? Das ist fast ganz Zeit. Was machst du beruflich? Ich bin Schülerin noch. Ja. Bist du in der Schule ein bisschen abgesackt nach dem Tod? Ja, sehr. Ich habe danach eine Ausbildung angefangen, aber das hat nach der Probezeit auch nicht mehr gereicht, aus gesundheitlichen Gründen. Was heißt gesundheitlichen Gründen? Magenschmerzen, Übelkeit, das dauerhaft. Also wahrscheinlich seelisch bedingt, ne? Ja. Ja. Hast du den Eindruck, dass das deine Beziehung auch belastet, diese Traurigkeit? Ein bisschen, ja. Glaube ich auch. Es muss was passieren, Lee. Ich habe den Eindruck, dass du da im Kreis dich drehst und dass du gar nicht weiter kannst und dass das immer wieder wiederholt. Ich fänd sehr gut für dich entweder eine Trauergruppe, wo du mit anderen Menschen zusammen bist, die auch einen großen Verlust erlitten haben. Vielleicht sogar eine Trauertherapie für eine Weile, dass du mit einem Therapeuten, der spezialisiert ist darauf, dich einfach so einmal in der Woche mal triffst und ihr eine Stunde miteinander redet. Wärst du vielleicht bereit, sowas zu machen? Ja. Ja? Okay, dann werden wir dir jetzt mal im Hintergrund ein paar Tipps an die Hand geben, wo man das macht, wie man das macht. Und dann kannst du das ja für dich entscheiden, ob du das einfädelst. Ja, okay. Aber besuch auf jeden Fall schon mal, ich glaube, das ist ein guter Anfang, besuch mal die Eltern von deiner Freundin. Ja. Gut. So, liebe Lady, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen und du kriegst dann alle Tipps wegen Trauergruppe und Therapie an die Hand. Alles klar. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 0 800 220 50 50 freie Themen nach Deutsche. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Und hier ist Fiona und die Fiona ist 23. Hallo, hallo. Fiona. Hallo Jürgen. Richtig. So, um was geht's bei dir? Ja, ich rufe aus Sao Paulo an. Ich hoffe, du verstehst mich gut. Aus Sao Paulo? Ja. Aus Brasilien, das ist ja spektakulär. Aus Brasilien. Das ist ja spektakulär. Ja. Was machst du da? Weißt du, ich bin für ein ganzes Jahr zum Studieren hierher gekommen. Ah, und was studierst du? Ich bin Portugiesisch-Studentin, also Romanistik Portugiesisch. Ja. Mit der Fachrichtung Literatur, brasilianische Literatur. Super. Und mache das hier eben auch weiter und mache ein Praktikum und so weiter. Bin jetzt seit 8 Monaten schon da. Ja. Also hier. Und ich höre dich tatsächlich, Domian, jeden Tag. Ehrlich? Wie spät ist es jetzt bei euch? So um die kurz nach 8, ne? Denke ich, ja. 5 Stunden. Abends. Unterschied. Genau, abends. Ja. Und Sao Paulo, wir haben jetzt Herbst, dann ist bei euch Frühling. Ja, naja, von dem merken wir noch nicht so viel momentan. Wie warm oder kalt ist es denn bei euch? Also ich laufe jetzt gerade im Rollkragen rum. Ach, das hätte ich nicht gedacht jetzt. Aber die Entzündungen sind anders, ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, jetzt gerade 14 Grad, aber ich friere wirklich. Ja. 14 Grad in Deutschland, da ziehe ich das T-Shirt an, ne? Ja. Aber nun ist Sao Paulo ja eine mega große Stadt. Ja. Wie hast du dich denn da eingelebt und eingefunden? Erstaunlich gut. Also ich hatte so eine Angst, als ich herkam. Ich kannte Sao Paulo vorher auch nur aus dem Interior, also von einer kleinen Stadt, und ich hatte wirklich Angst. Ja. So. Wir haben, aber, Fiona, ich höre gerade, wir haben ein Foto vorliegen. Ja. Blenden wir im Fernsehen mal eben ein. Von Sao Paulo. Da sieht man jetzt nicht so sehr viel, aber es ist halt eine riesengroße Stadt. Und wie viel Einwohner hat sie eigentlich? 20 Millionen. 20 Millionen, also Wahnsinn. Allein nur die Stadt, ja. Wahnsinn. Das merkt man halt vor allem auch auf dem Weg zur Arbeit. Dann ist immer Menschenstadt. Das glaube ich. Menschen schauen der U-Bahn und so, das ist furchtbar. Wir hier in Köln sind immer schon stolz wie Bolle, dass wir gerade mal 1 Million hinkriegen. Ja, die Dimensionen, die verschieben sich total auch. Auch Entfernungen sind für mich etwas ganz anderes geworden. Also eine 3 Stunden Entfernung zu meinen besten Freunden hier zu fahren, das ist wie oft fahre ich von Dortmund nach Hamburg, von Hamburg nach Dortmund, also alle 3 Monate, weil es ist. Das glaube ich, das glaube ich. So. Hast du angerufen, um einfach mal so zu erzählen, dass du dort lebst und studierst, oder hattest du noch einen anderen Grund? Naja, ich hab einfach echt ein verrückte Zeit gehabt bisher. Also ich habe eben durch Schicksal irgendwie meinen besten Freund verloren, der einfach so an einem Herzinfarkt gestorben ist. Der ist eben hier in Brasilien, der war so ein Vaterersatz für mich. Mhm. Und der hat in Brasilien gelebt? Ja, der ist Brasilianer, genau. Den habe ich 2008 in Deutschland kennengelernt, Musiker. Wir haben viel zusammen gemacht. Ich bin oft das Wochenende zu ihm gefahren, eben diese 3 Stunden Entfernung. Und jetzt ist er eben Anfang Juli ist er ganz plötzlich gestorben. Mhm. Und Herzinfarkt, also er hat nicht gelitten, das war das tröstlich. Wie alt ist er geworden? Wir haben jetzt 54 war er. Mhm. Mhm. Und dann habe ich eben eine brasilianische Beerdigung mitgemacht. Ah, erzähl mal, wie geht es auf einer brasilianischen Beerdigung zu? Das ist unfassbar. Ich hab's erfahren, als ich in Rio war. Und das war, sagen wir mal, Sonntagmorgen, glaube ich, ja. Sonntagmorgen haben wir es erfahren. Dann mussten wir so schnell wie möglich nach Sao Paulo, weil nämlich am nächsten Tag, am Montag um 15 Uhr bereits die Beerdigung war. Mhm. Also ich kenne mich in Deutschland jetzt nicht so wirklich aus, aber da wird doch der Mensch noch lange irgendwie... Ja, das kann fast eine Woche noch dauern. Ja. Mhm. Also das war wirklich, wir haben den nächsten Bus genommen, sind sofort nach Sao Paulo gefahren, das braucht natürlich gute 12 Stunden irgendwie mit dem Bus. Mhm. Und dann haben wir wirklich, die saßen dann, die Familie und die... Ja, Mutter und Witwe, die saßen wirklich 24 Stunden in diesem Velorium. Das ist so ein Raum, wo eben Raum an Raum aneinandergereiht ist, wo der Mensch aufgebahrt ist. Mhm, Und da gibt es dann ein Zimmer für die Familie, da kann die dann sich ausruhen und schlafen. Ansonsten gibt es Essen und Trinken und so verbringt man dann 24 Stunden so. Mit diesem Mensch. Ach so, man kann, während man bei der Leiche sitzt, kann man auch ja. essen und trinken. Kann man auch, ja. Und dann sitzt man eben zusammen und weint zusammen und lacht zusammen und erinnert sich an Dinge. Und, mhm. und den ganzen Tag über kamen eben ganz, ganz viele Menschen aus allen Ecken und haben eben sich von ihm verabschiedet. Und ja. er lag in diesem Sarg und umgeben von Blumenblüten. Und das war, ich fand es sehr schön. Also, da, lass mich kurz jetzt, fragen. Ja, da ist eine Zeitverzögerung. Entschuldige, deswegen muss ich dir mal reinsprechen. Das dauert ja, immer eine Weile, bis das dann nach Brasilien oh. kommt. Der Sarg war auf, war geöffnet. Man konnte also sein Gesicht sehen. Ja. Ja. Wenn dieser Mensch ja. wenn du so eine enge Verbindung, ein väterlicher Freund für dich war, ja. Wie war das denn, als du in diesen Raum kamst, vor dem offenen Sarg standst und sein totes Gesicht sahst? Ja, also ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst davor, da reinzugehen. Und ich hatte auch gedacht, vielleicht mache ich es nicht, weil ich dann irgendwann mal, als meine Oma aufgebahrt war, als sie gestorben war, da habe ich nicht gut mit umgehen können. Mhm. Da ich aber in der Zeit eben mit dem ältesten Sohn von ihm, also praktisch meinem Bruder sozusagen, also wir waren zusammen und ich musste ihn da irgendwie unterstützen und deswegen bin ich damit reingegangen, aber mhm. ich habe es nicht bereut. Ja. Wie lange hast du dich dann in dem Raum aufgehalten? Die ganze Zeit. Also die ganze Zeit? Zwischendurch, ja, immer mhm. zwischendurch immer wieder raus und dann geht langsam die Sonne auf, wir kamen nämlich nachts irgendwie an mhm. und dann geht die Sonne auf und es ist irgendwie ein Frieden da. Also haben denn in diesem Raum auch einige Leute, die die ganze Zeit da waren, du bist ja wohl ein bisschen später gekommen, auch in dem Raum mhm. geschlafen, wenn das 24 Stunden ja. sind? Ja. Ja, also seine Mutter ist ab und zu auf dem Sessel eingeschlafen. Mhm. Ich weiß, dass die Witwe die Nacht über am Sarg wirklich ihren Kopf auf seine Brust gelegt hat und so mhm. geschlafen hat und da gab es eben auch ein Zimmer mit einem Bett, aber das mhm. da hat sein Bruder auch geschlafen, also doch. Wie ist das denn? Weil natürlich kann man denn Trauer macht ja auch müde. Ja, wie ist das? Kann man denn, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, kann man da überhaupt essen zum Beispiel? Also da reagiert ja jeder anders, aber ich zum Beispiel kann das nicht. Mhm. Weil ich einen total nervösen Magen dann habe in der Zeit. Aber dann kommen alle und sagen, die Tante und so, und sagen, komm Schatz, jetzt iss mal was und hier und ein Brot. Und mein Freund muss sich immer echt zwingen zu essen. Also mhm. ich habe dann gesagt, mir ging es nicht anders, aber ich habe gesagt, iss jetzt was. Weil, mhm. also das kann man irgendwie noch. Natürlich ist es nicht in einem Raum, das Essen. Ach so, ist es nicht in einem... Ach so, man geht dann raus, ich verstehe. Genau. Ich dachte, das würde alles in dem Raum stattfinden. Nee, das ist glücklicherweise mhm. nicht so. Mhm. Aber das war schon eine... Und es ging so schnell. Also dann 12 Stunden später wurde er beerdigt. In diesem Raum, noch eine Frage zu dem Raum. Herrscht ja? in diesem Raum Stille oder wird da Musik zum Beispiel auch eingefahren? Das ist komplette Stille. Stille, ja. Mhm. Ja, komplette Stille. Nachdem diese 24 Stunden in diesem Trauerraum, was ja eigentlich eine gute Idee ist, finde ich. Ja. Nachdem die dann vorbei ist, dann wird der Sarg doch überführt auf einen Friedhof. Gibt es da dann auch nochmal eine Feier oder eine Ansprache? Ja, ja. Da, also mein väterlicher Freund, der war einfach ein wahnsinnig beliebter Mensch und es waren so viele Menschen da. Er war Musiker. Mhm. Und diese Menschen, alle Freunde von ihm haben Instrumente mitgebracht. Jeder konnte irgendwie eine kleine Ansprache halten, wenn er was sagen wollte, sich laut von ihm verabschieden. Mhm. Aber wir waren eher ein bisschen abseits, weil das wirklich extrem, das war eine ganz, ganz schlimme Sache. Dann haben sie, ich konnte das nicht gut, weil dann haben sie einfach sein Lieblingslied gespielt und das alle gesungen und das war echt hart. Und das war für dich dann zu traurig und, ja. Ja, glaube ich. War natürlich schön. Aber es war traurig. Ja, könnte mir vorstellen, dass das dann auch sehr lange gedauert hat, wenn da so viele Leute waren und alle Instrumente mitgebracht ja. haben, bis dann der... Ja, die haben natürlich alle gemeinsam gesungen, weil man kennt ja die Lieder von ihm irgendwie, die er immer gesungen hat. Und Jetzt hast du einen Vergleich. Du hast gerade angedeutet, dass deine Oma gestorben ist. Da hast du mhm. das mitbekommen und jetzt hast du es in Brasilien mhm. mitbekommen. Was glaubst du, wer geht besser mit dem Tod und der Trauer um, die Brasilianer oder wir? Jetzt einfach von der Form der Verabschiedung und der Beisetzung fand ich das hier in Brasilien, ich fand es zwar sehr schnell, weil es doch irgendwie fand ich, weiß ich nicht, also so 24 Stunden, das geht dann ja irgendwie, oder 48 Stunden. Mhm. Aber ansonsten fand ich die Form an sich, fand ich sehr, sehr tröstlich und sehr schön. Mhm. Ich finde, ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand an einem Unfall stirbt und dann 24 Stunden da aufgebahrt liegt, weiß ich nicht. Mhm. Aber er hatte einen sehr, sehr friedlichen Gesichtsausdruck. Jetzt hast du uns einen interessanten Einblick gewährt, Fiona, in eine Tradition, von der wir hier in Deutschland gar nicht so viel Bescheid wissen. Und das hast du jetzt traurigerweise dann zufällig erleben müssen durch den Verlust deines Freundes. Wie lange wirst du noch in Sao Paulo sein, in Brasilien? Also in Sao Paulo bleibe ich jetzt noch bis Ende Dezember und dann werde ich noch bis Mitte Februar Brasilien und Südamerika ein bisschen bereisen. Sehr schön. Bescheidenerweise. Das heißt, aber dann hat mich Deutschland wieder. Das heißt, da stehen noch interessante und tolle Tage und Wochen dir bevor. Ja. Ja, durchaus. Liebe Fiona, bleib uns gewogen. Schön, dass du uns immer hörst oder siehst. Und gute Zeit wünsche ich dir. Alles Gute und vielen Dank. Dann und ich wollte einmal einen Dank aussprechen an diesen Menschen, der den Podcast macht. Dank ihm kann ich das immer hören. Vielen Dank. Das ist ja nett. Ich werde demnächst mal eine Summe spenden. An den Gordon von Nachtlager.de. Ja. Ja, sehr gut. Liebe Fiona, alles Liebe. Tschüss, ciao. Ja, euch auch. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt ein Hinweis auf nächste Woche, auf unser Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir wie immer Themennacht. Und das Thema heißt, ich trage eine große Verantwortung. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel Flugkapitän sind oder die eine große Firma übernehmen. Vielleicht junge Leute, die gerade die Firma oder eine größere Firma von dem Vater übernehmen. Oder mit Menschen, die einen pflegebedürftigen oder sterbenden Menschen versorgen müssen. Gerne auch mit Personenschützern, die ja auch eine große Verantwortung tragen. Oder auch gerne mit beispielsweise einem Chirurgen. Also, ich trage eine große Verantwortung. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und gerne nächste Woche mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon mal per Mail domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und herzlich willkommen Dorothea 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Dorothea, um was geht's denn bei dir? Ja, ich brauche Rat, weil unsere Tochter, die jetzt demnächst 18 wird, sehr, sehr schmal geworden ist und magersüchtig ist, meiner Meinung nach. Sie wiegt jetzt gerade mal 41 Kilo und das ging auch sehr, sehr rasant. Und man wird dann schon angesprochen, hey, deine Tochter sieht aber nicht gut aus, ihr müsst das machen und sowas. Aber wie groß ist sie? 1,62. Mhm. Also ist noch recht klein. Ja. Aber ja. Seit wann hast du denn den Verdacht, dass da was nicht stimmt? Das ist sehr plötzlich gekommen. Sie hatte eine dicke Prüfung, die FOR-Prüfung bei uns an der Schule. Und das hat sie nicht geschafft. Sie ist da durchgefallen und dann brach wirklich sehr viel sie zusammen. Ich kann jetzt da kein Abitur mehr machen. Wir mussten dann wirklich von jetzt auf gleich alles versuchen, eine andere Möglichkeit zu finden für sie. Mhm. Wiederholen kann sie nicht, weil darunter sitzt ihre Schwester in der Klasse. Mhm. Und dann haben wir ein Berufskolleg gefunden, wo sie jetzt ist. Und wir haben auch ein Praktikum gefunden. Das hat sich alles ganz gut gefügt. Sie versteht sich sehr, sehr gut mit... Dennoch isst sie nichts. Oder sie isst wenig. Sie ist total wenig, sie ist super gesund und. Hast du den Eindruck, dass sie, also kannst du sagen, dass sie wirklich definitiv wenig isst? Oder hast du den Eindruck, dass sie irgendwie heimlich isst und erbricht? Nein, das tut sie nicht. Sie erbricht nicht. Sie isst wirklich wenig. Aber sie isst eigentlich, das, was sie isst, ist einfach zu wenig für sie, ja. Sie isst keine Kohlenhydrate, kein Zucker, kein Fett und so. Und du bist ja 18 Jahre alt, eine junge, erwachsene Frau. Ja. Hast du sie denn konkret darauf angesprochen? Ja, heute Morgen waren wir einkaufen und ich habe gedacht, hey, wie ist es mit dir? Und ich denke, du hast da ein Problem. Und sagt sie, nee, sie sieht sich nicht als magersüchtig. Ja, und wir waren auch schon bei einer Therapeutin, aber mit der kam sie nicht so gut klar. Da will sie jetzt nicht mehr hingehen. Jetzt habe ich bei der nächsten angerufen, ja. Mhm. Aber ich habe die Befürchtung, dass es auch so aussieht dann, ja. Und manchmal könnte ich nur schreien, weil ich denke, Mädchen, und das ist ja, das darf ich ja nicht machen, wenn ich sage, ja, jetzt ist doch mal was oder so. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Nein. Ja, das ist Nee, dieser Druck, das dann machst du ja genau, dann machst du es genau falsch. Genau. Hast du gesagt, wenn sie sagt, ich sehe mich nicht als magersüchtig, dann hast du doch wahrscheinlich gesagt, ja, guck dich doch mal an und guck mal, du isst ja extrem wenig. Was sagt sie denn dazu? Ja, sie empfindet selbst andere Normalgewichtige auch schon als zu dick, ja. Mhm. Also sie hat, glaube ich, da eine gestörte Selbstwahrnehmung, ja. Aber interessant ist ja, ich sag's nochmal, unterstreich's nochmal, dass es so relativ schnell jetzt passiert ist, ne? Ja, total. Mhm. Wirklich sehr extrem. Also im Frühjahr, da hatte sie noch 55 Kilo und ich dachte, na ja, ein bisschen dünner könnte sie schon sein. Da, also, ist sie jetzt, aber, ist sie jetzt in einer Phase, in der sie das komplett alles leugnet und wo sie ganz schwer zugänglich ist wahrscheinlich. Und du kannst sie nicht zum Therapeuten mit Gewalt schleppen. Nee. Das geht nicht. Das ist eine schwierige Situation. Da sitzt du als Mutter und siehst objektiv, da stimmt was nicht und da geht enorm was daneben. Und außer freundlich ihr das anzubieten, geh doch mal dahin oder ich habe dir das organisiert, kannst du ja eigentlich gar nichts machen. Genau. Naja. Das ist sehr schlimm. In so einem Fall finde ich, dass es immer ein ganz guter Weg ist, wenn man über eine andere Person vielleicht versucht, an sie ranzukommen. Eine beste Freundin zum Beispiel. Mhm. Frage ich, gibt es da eine, mit der du auch gut kannst? Also von ihr eine beste Freundin oder meine? Ja, nee, von ihr. Ja, das ist ja gerade so, dass sich das so löst, so, ne, mit ihren alten Freundinnen. Also ja. Ich merke schon, es fällt dir spontan keiner so ein von den Mädels, mit der du mal reden könntest, damit die dann mit deiner Tochter redet. Ja. Also wir sind eine große Familie, sie hat auch noch zwei Schwestern, die ihr nahe sind, ja. Mhm. Die reden natürlich auch mit ihr, aber die sind zu dicht, ja, sozusagen. Das muss dann vielleicht von außen sein. Und hast du einen Freund? Nein. Nein. Gibt es sonst jemanden im Umfeld, der sehr nah an ihr dran ist? Ja, eine Freundin von mir. Mhm. Und mit der war sie auch schon mal so einen Abend zusammen und so und hat darüber gesprochen, aber die ist auch sehr, sehr schmal. Ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Dann haben die vielleicht schon ein bisschen Gemeinsamkeiten. Denn, ja, genau. Denn bei Müttern macht man dann eher zu als Jugendlicher. Ja. Oder als junger Erwachsener. Ja. Das ist eine schwierige Lage. Da ist auch ein guter Rat sehr, sehr schwierig. Also wenn es diese Verbindung gibt dazu der besten Freundin von dir, die aber auch ein bisschen dünn ist, aber mit der kannst du ja offen reden. Ist die denn nur so auch dünn oder meinst du, dass die auch ein Problem hat mit Essen? Nein, das hat sie nicht. Okay, dann könnte man das ja auf der Schiene nochmal vorsichtig versuchen. Mhm. Man könnte ja auch vorsichtig, nicht du, aber die deine beste Freundin, vielleicht deine Tochter auch nochmal dezent einen Therapeuten doch mal hinlegen, der sich damit beschäftigt. Ja. Aber es ist wie beim Alkoholiker. Wenn der Alkoholiker sagt, ich bin kein Alkoholiker, kannst du dem zehnmal sagen, geh in Therapie. Der geht nicht in Therapie. Im Gegenteil, der macht noch mehr dicht. Deswegen musst du da vorsichtig sein. Je mehr du da redest, desto größer kann auch die Mauer werden, dass du sie gar nicht mehr erreichst. Ja. Also schwierige Sache. Ich würde mal gerne noch meine Psychologin hinzuziehen. Ja. Die bestimmt auch noch was dazu sagen kann. Das ist heute Nacht nicht mit die Magdalena Dorothea. Die würde dich, oder die ruft dich jetzt gleich an und ich bitte dich aufzulegen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Tochter. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Marco. 35. Hallo, Marco. Hallo. Hallo. Ja, Marco. Hörst du mich? Hey, Domian. Ja. Jetzt bist du da. Um was geht's bei dir? Es geht um meine 13-jährige Stieftochter. Ja. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren mit der Frau zusammen. Mhm. Ich kenne das Kind schon, seit sie auf der Welt ist. Mhm. Und wie gesagt, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen, die Frau und ich. Und seit gut 1,5 Jahren macht sie mir das Leben zur Hölle. Frage, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Kannst du direkt den Hörer nehmen? Das klingt besser. Da kann man dich besser verstehen. Ja, kleinen Moment bitte. Ja. So besser? Bitte? So besser? Ja, ich hoffe mal, weil das war so ein Geknister und Geraschel im Hintergrund. Jetzt macht sie dir seit anderthalb Jahren, habe ich das richtig verstanden, die Hölle heiß? Jawohl. Warum? Das inwiefern? Das geht über die kleinen Geschwister aufhetzen. Sie hat noch eine jüngere Schwester von 10 Jahren und noch eine kleinere Schwester von nunmehr 6 Jahren. Mhm. Und sie hetzt die beiden Kleinen gegen mich auf. Warum? Mit welcher Begründung oder wie hetzt sie auf? Warum? Was hat sie gegen dich? Der letzte Mann von meiner Freundin, das war mehr oder weniger einer, der zu allem Ja und Amen gesagt hat. Mhm. Mhm. Der hat also sehr, sehr viel durchgehen gelassen. Das machst du nicht. Und sie, das mache ich nicht. Mhm. So. Aber das ist ja noch keine Neuigkeit. Nö, das ist keine Neuigkeit, aber sie war halt immer die Chefin im Haus und jetzt ist wieder ein neuer Mann da seit nunmehr fast 3 Jahren. Ja, aber seit einem Jahr ist das erst schwierig zwischen euch oder seit anderthalb Jahren. Warum nicht gleich von Anfang? Die erste Zeit hat sie das immer noch so akzeptiert, weil ich auch noch so ein bisschen, die Kinder haben es schwer und die Kinder müssen jetzt erstmal alles akzeptieren, wie es so ist und ich muss dazu sagen, meine Lebensgefährtin hat einige Männer zwischen uns gehabt, also zwischen mir und dem Vater der Kinder. Da sind also 3 oder 4 Männer gekommen und gegangen. Ne? Und die Kinder haben alle schon mehr oder weniger viel miterlebt. Ne? Ja. Und ich war halt jetzt wieder die führende Hand. Was sind denn das so für Konflikte, wo du sagst, nee, das läuft jetzt hier nicht so? Und wo sie sich dann provoziert fühlt? Also es sind eigentlich alltägliche Dinge, dass ich den einzelnen Kindern so ein bisschen die Aufgaben verteile. Leute, ihr müsst mal euer Zimmer aufräumen. Und dann kommt sie dazwischen, ach nö, lasst das mal sein, wir spielen jetzt und wir sind jetzt am Spielen, weil die Mama ist nicht im Haus und auf gut Deutsch, der Idiot hat nichts zu sagen, ne? Wie verhält sich denn deine Partnerin in diesen Situationen, wenn sie davon erfährt? Sie steht eigentlich mehr oder weniger zu mir, versucht das Ganze natürlich auch irgendwo im Rahmen zu halten. Ne? Mhm. Es sind ihre Kinder. Ja, klar. Und ne, es und muss irgendwo alles laufen. Es ist natürlich jetzt so, wenn die junge Dame jetzt 13 Jahre alt ist, ist die in der Pubertät. Da sind alle schwierig und besonders zickig und kompliziert. Das erschwert das Ganze noch zusätzlich. Mhm. Gibt es denn auch schon mal so, dass ihr euch dann zu dritt an den Tisch setzt, du, deine Freundin und das Mädel und versucht zu klären und Kompromisse zu finden? Ja, haben wir in letzter Zeit ganz oft gehabt. Und es werden immer wieder Kompromisse geschlossen und sie ist auch sehr gesprächsbereit. Das war schon mal gut. Wir finden auch, ja, wir finden auch immer wieder Lösungen. Nur das Problem ist, sobald meine Freundin den Rücken dreht. Ach so. Ich muss dazu sagen, meine Freundin studiert. Die ist also hier bei uns im Ort im Altenheim tätig, macht aber zudem noch ein Studium als Musiktherapeutin. Da muss sie alle 3 Monate für 7 Tage nach Frankfurt. Naja. Und dann bin ich in der Zeit alleine. Achso, und dann versucht sie dir auf der Nase rumzutanzen. Richtig. Weniger mir, sondern sie versucht es immer über die 2 jüngeren Geschwister. Und wenn du ihr das so sagst, du kannst ihr das doch mal so sagen, hör mal, du hetzt ja eigentlich hier die Geschwister gegen mich auf. Wenn sie so gesprächsbereit ist, wie wird sie denn, oder wie reagiert sie darauf? Also wenn ich mit ihr alleine rede, dann sagt sie mir klipp und klar, ja, ich möchte nicht, dass du hier im Haus bist. Dass du nicht im Haus bist. Und ja, sie sagt mir ins Gesicht, wir haben das auch schon aufgenommen, ich habe das Handy auf den Tisch gelegt und sie sagt mir klipp und klar, ich will nicht, dass du da bist. Und wenn die Mama mit am Tisch sitzt, dann sagt sie auch, ich bin so froh, dass der da ist und der sorgt ja hier für alles und macht und tut. Und wenn du das mal aufgenommen hast und das dann vorspielst, was sagt sie denn dann? Ja, das ist halt so. Ist halt so. Das ist halt so. Und das ist wirklich ein totaler Zwiespalt. Ne? Gehen denn deiner Freundin nicht da die Nerven auch manchmal durch? Das ist ja für sie auch sehr zermürbend. Oh ja, oh ja. Ihr gehen ganz stark die Nerven durch. weil sie vertraut mir 100%. Mhm. Und die zwei jüngeren Geschwister halten auch voll zu mir. Die zwei Kinder, die lieben mich abgöttisch. Mhm. Und es war vor circa 3 Monaten so weit, dass wir die mittlerste Tochter ins Krankenhaus einliefern mussten, weil sie psychisch unter diesem Druck zusammengebrochen ist. Ja, dann ist es aber schon sehr ernst. Dann, ich glaube, dann reichen die normalen Mittel einer Kommunikation und Familiengeschichten, das reicht da nicht aus. Dann müsstet ihr aber mal zumindest für eine gewisse Zeit eine professionelle Hilfe suchen. Zu einem Familientherapeuten gehen, zu einer Familienberatung gehen. Ja, das ist auch alles schon angeleiert. Das war auch vor 2 Jahren schon mal so. Mhm. Das Problem ist einfach nur, dieses Mädchen, so leid mir das tut, sagen zu müssen, dieses Mädchen ist so falsch, sobald jemand da ist, spielt sie mit. Sie läuft einfach mit. Es ist wirklich alles gut. Aber dann musst du doch auch schon echt Aggressionen auf die haben. Hab ich auch. Und die baue ich auch ab. Wie baust du die ab? Wir essen dann Abendbrot, circa 18.30 Uhr, 19 Uhr. Und dann bringen wir zusammen die zwei Kleinen ins Bett. Und dann gehe ich entweder laufen oder fahre zu Freunden und trinke mir mal gemütlich ein Bier oder wie auch immer. Mhm. Und spreche dann viel mit anderen Leuten darüber und so weiter und so fort. Um es so loszuwerden. Ich suche den Abbau im Weglaufen quasi. Ne? Mhm. Hast du Sorge, dass sogar eure Beziehung daran vielleicht zerbrechen könnte? Die ist vor knapp 6 Monaten fast daran zerbrochen. Oh. Weil meine Freundin einfach nicht mehr konnte. Mhm. Wie oft wart ihr denn schon bei einer Beratung oder in einer Therapie? Also wir hatten in den ersten 6 Monaten, in denen ich da war, hatten wir vom Jugendamt eine Betreuerin. Mhm. Und es war eigentlich das übliche Spiel. Die Betreuerin war da. Mhm. Es war ein total schönes, harmonisches Leben. Ne? Mhm. Die Frau hat die Tür hinter sich zugemacht und das Mädchen hat angefangen, die zwei Kleinen aufzuhetzen. Mhm. So, da müsstet ihr, gut, das ist ja jetzt schon auch wieder eine ganze Weile her, dass diese Betreuerin da war. Dann rate ich euch dringend, erneut eine Familienberatung aufzusuchen oder eine Familientherapie zu machen. Das schafft ihr offensichtlich alleine nicht in den Griff zu kriegen. Ja, nein, mehr oder weniger. Also wenn ich mit denen, mittlerweile ist es so, wenn ich mit denen alleine bin und meine Frau ist arbeiten oder meine Freundin ist arbeiten, dann läuft im Vordergrund alles gut. Also diese Ausraster und Aggressionen und alles, was sie immer nach außen getragen hat, das ist mittlerweile Gott sei Dank weg. Mhm. Aber hintenrum wird dann die Jüngste geholt. Okay. Und wird dann immer wieder angestachelt, ne? Genau, aber das ist dann auch, das könnte dann oder wird dann auch Thema in der Familientherapie sein oder in der Beratung. Du musst was machen. Ich würde es nicht so jetzt mehr laufen lassen, Marco. Es geht ja auch mittlerweile so weit, sie nimmt sich von ihrer Mutter Geld aus dem Portemonnaie, sie nimmt sich von mir Geld aus dem Portemonnaie. Sie hat jetzt in den letzten, sag ich mal grob, 8 Monaten die Spardosen, wir haben gemeinschaftliche Spardosen für jedes Kind, ne? Ja, die dann, stehen alle bei uns im Wohnzimmer im Schrank. Ja. Die hat sie alle geknackt. Ja, aber dann müsst ihr aber ein bisschen härter auftreten. Also, da ist aber dann irgendwann mal Schluss mit lustig. Ja, also härter ist immer gut und schön. Wir weisen sie immer wieder darauf hin. Und sie kriegt auch ihre Strafen. Wir haben ihr auch Laptop weggenommen und Telefon weggenommen und so weiter und so fort. Aber es interessiert sie nicht. So. Und wir sind beide in Arbeit und wenn wir beide aus dem Haus sind. Ich verstehe. Und ihr seid beide. Und ihr seid beide überfordert. Das höre ich jetzt wirklich in dem, was du sagst. Wir sind mittlerweile beide an einem Punkt, wo wir sagen, wir können nicht mehr, richtig? Genau. So. Deshalb kriegst du jetzt von meiner Psychologin gute Beratungsstellen an die Hand und vielleicht auch noch einen weiteren konkreten Tipp, was ihr tun könntet. Aber auf jeden Fall müsst ihr was machen und ihr müsst auch was mit einem Profi machen. Sonst eskaliert die Lage irgendwann. Oder die Beziehung geht auseinander. Das wäre auch schade und schlimm.